une grande ville avec 4 millions d'habitants. Si t'as peu de thunes, il faut prendre le train de temps en temps. Pour les touristes, c'est un événement. Pour les Berlinois, c'est naturel, essentiel comme le vent. Tu vois de tout, des clochards, des racailles. Ceux qui portent des cravates, gens de petite et grande taille. Tu vois la tristesse dans les yeux, la pauvreté des rues. Mais la plupart de ces gens te sont inconnus. Tu vois des flics corrompus et de très jolies filles. Si tu regardes par la fenêtre, tu peux voir des graffitis. Tu vois des gens perturbés qui essaient de vendre quelque chose. Tu vois le junkie qui meurt à cause d'une overdose. Tu vois ce couple séparé dans le train. Tu vois des gens qui donnent des coups de pied juste comme ça. Voilà ma vie tranquille comme un explosif. Et tu vas voir que la réalité n'est pas si magnifique. Moin hinter mir. Es war eine lange Nacht, ne Pulle Gorbatschow und 8 Flaschen Kinderbier. Mir ist so schlecht, ich merk, dass ich nicht mehr kann. Ich will gerade kotzen, doch da trifft mein Blick diesen Mann. Ein circa 30-Jähriger, bleicher, leichtähnlicher, leicht bekleideter Punk mit reiche Tüte in der Hand. Und er sammelt Geld, welches ein Atze, der mit ihm in der S-Bahn unterwegs ist, durch Gitarrenspiel verdient. Die Frau da hinten ist in Gedanken bei ihren Kindern. Sie fährt grad zur Arbeit mit Minirock im tiefsten Winter. Tagsüber ist sie ein Familienmensch, doch wenn es Nacht wird, verdient sie im Liegen ihr Cash. Und auf sie geiert ein Dutzend von diesen Typen, die am Wochenende nur ins Kuhdorf gehen, um sich zu prügeln. Ach, es gibt so viele Geschichten, ich schweife ab, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach ja,